Herzlich willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Hallo Heckbeat. Heute ist Donnerstag, der 2. März 2021. Es ist recht spät schon. Wir haben nämlich schon was gegessen, weil ein bisschen Grundlage schaffen mussten. Ja, so spät ist es glaube ich nicht. Noch nicht, nee. Für Podcaster noch quasi noch früh. Frühste quasi Clubhouse-Zeit. Jetzt Primetime bei Clubhouse. Genau. Und wir haben ein bisschen Grundlage schaffen müssen, da es heute um Alkohol gehen wird. Darum schon mal die Warnung, Alkohol. Aber um sehr geringe Alkoholmengen, maximal 5%. Also dementsprechend können wir uns auch erlauben, ein bisschen wie Bier. Genau, ein bisschen wie diese Bierliga. Da gibt es auch gleich was zu sagen. Ist auch das Konkurrenzprodukt dazu. Oder vielleicht das kommende Konkurrenzprodukt, werden wir mal sehen. Und genau. Werden wir abwarten. Ja, sozusagen das Hype-Getränk für den kommenden Sommer. Genau, also. Wir sind wieder zuerst. Ja. Ja, deshalb finde ich das ja so spannend, weil wir wirklich hier was Neues entdecken. Wir haben immer noch nicht gesagt, was. Ist gut so. Ja, gut, im Titel steht es ja. Genau. Also das ist wirklich, ich bin sehr gespannt. Habe ich noch nie getrunken. Ich weiß gar nicht, was uns erwartet. Ich bin im Grunde auch schlecht vorbereitet, weil ich mich vorher nicht informiert habe. Einfach, weil ich mich auch überraschen lassen will. Das wird also jetzt hier vielleicht ein Podcast, der nicht so gelungen ist, weil wir nicht so viel Informationen, also ich zumindest, du bist ja etwas besser vorbereitet. Ja, ich habe mich mal etwas eingelesen in die Thematik. Ja, und das habe ich nicht gemacht. Ja, und zwar bewusst nicht gemacht, nicht weil ich hier als Dummer auftreten will, sondern weil ich mich einfach überraschen lassen möchte. Für mich war auch das Schlimmste eigentlich, ich habe mich halt in den letzten Wochen ja ein bisschen reingenördet und auch viel gelesen und auch viel gekauft, dass ich wirklich keine einzige Flasche oder Dose geöffnet habe, um es zu probieren. Ja. Obwohl teilweise der Reiz wirklich groß war, weil ich habe so viel gelesen und ich dachte, ich muss doch jetzt mal wissen, wie das schmeckt. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich habe keine Vorstellung. Ich auch nicht. Also es geht um? Um hartes Wasser. Hartes Wasser, ja. Genau. Also, vielleicht muss man ganz kurz ein also Hart Seltzer. Seltzer, genau. Seltzer. Genau. Seltzer. Sprachlich eigentlich sehr interessant, weil Seltzer sagen die Amis ja zu, vom Wort deutschen Seltas, kennen wir ja auch. Also auch in manchen Regionen Deutschlands steht ja Seltas für Sprudelwasser, ist quasi Synonym wie Tempo für Taschentücher steht und genau, die für Geländewagen. Ist eigentlich eine Marke bzw. ein Brunnenwesen, den es so, glaube ich, gar nicht mehr gibt. Genau, es gibt auf jeden Fall die Marke noch und dementsprechend hat sich das auch in den Sprachgebrauch quasi eingebaut. Und die Amis nutzen dieses Wort auch, also Seltas, aber für gesprudeltes Wasser, was Mineralwasser darstellt. Warum ist das so? Das ist ganz interessant. Es gibt, wenn man sich so die Getränkekultur in den USA anguckt und gerade speziell das Thema Wasser, es ist ja ganz gängig, wenn man irgendwo essen geht in den USA, bekommt man ja auf den Tisch stilles Wasser. Tap Water, sogenanntes Wasser aus dem, wie würden wir sagen, aus dem Wasserhahn. Genau, also Wasserhahn, genau. Richtig. Die Thematik ist ja, dass in den USA ja gar kein Mineralwasser, wie wir es kennen, getrunken wird oder sehr, sehr selten oder erst in den letzten Jahren zunimmt der Konsum an Mineralwasser. Woran liegt das? Das liegt daran, dass es einen Mythos gibt, dass quasi das Mineralwasser, wie wir es kennen, mit den Mineralstoffen drin in einer bestimmten Kombination irgendeine Zitrussäure oder eine zitrushaltige Säure wohl durch einen chemischen Prozess irgendwie entwickelt und das den Zähnen schaden würde. Dieses Gerücht hält sich schon seit, ich weiß nicht wie lange, aber seit Ewigkeiten. Darum ist eigentlich in den USA das Wasser, was man so trinken kann, ist im Prinzip stilles Wasser, also kein Mineralwasser, sondern stilles Wasser, mineralisiertes Wasser, was mit Kohlensäure aufgespudelt worden ist. Und quasi das Sparkling Water, wie die es dann nennen, ist praktisch das, ich würde jetzt mal sagen, tote Wasser mit Kohlensäure aufgespritzt, also wie wir es jetzt quasi auch mit einem CO2-Kanister Filtermaschine machen kann. Ne? Man kann ja auch selbst sprudeln. Im Prinzip dieses Prinzip. Und das Thema Mineralwasser ist bei denen quasi erst letzten, sage ich mal, Anfang der 2000er sehr publik geworden, gerade mit dieser Health-Bewegung und Co., dass jetzt auch mehr und mehr, also Mineralwasser getrunken wird in Form von kohlensäuriger Mineralwasser, aber auch im Prinzip mineralhaltiges stilles Wasser. Die Amis stehen ja sehr, sehr auf alles, was aus Frankreich kommt an Premium-Mineralwasser-Sorten. Und es ist halt dann quasi Mineralwasser mit Leben, also sprich mit Mineralien aus einer Quelle quasi rausgeholt und nicht quasi totes Wasser, was mit getrunken wird, also als stilles Wasser oder halt mit Kohlensäure versetzt wird. Und darum kommt halt dieser Begriff Seltas zustande. Und klar, das Vorwort hart sagt natürlich auch, okay, hartes Wasser in Form von Alkohol. Ne? Also das heißt, das Wasser ist hart, weil halt Alkohol beigefügt wurde. Das heißt, wir reden heute über das Thema Hard Seltzers oder Seltzer, wie sie, glaube ich, auch manche aussprechen. Da müsstest du mir mal helfen, was jetzt die richtige Aussprache eigentlich ist. Seltzer. Also je nachdem, wenn du das R aussprichst, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten im Englischen, aber sonst Seltzer. Genau. Seltzer. Und wie bin ich drauf gekommen auf das Thema? Ich lese ja so ein bisschen, natürlich podcastbedingt, aber auch durchaus persönlicher Interesse, diverse Getränke, Magazine, unter anderem, jetzt auch keine Werbung, aber ich lese ganz gerne About Drinks, das ist so ein relativ großes Getränkemagazin, da geht es halt nicht nur um Getränke, geht auch um Szene, Bar, Szene und so weiter. Und da bin ich halt einer der letzten Ausgaben, ich hänge da so ein bisschen hinten dran immer, an diesem Thema Hard Seltzer hängen geblieben und habe mich dann da ein bisschen eingelesen. Und dann habe ich angefangen zu lesen und habe gefragt, okay, wie ist denn die Szene in Deutschland oder in Europa? Denn in den USA ist die Szene gerade 2019 und 2020 ist es explodiert. Warum ist es explodiert? Hat auch ein bisschen damit zu tun oder relativ viel damit zu tun. Es gibt in den USA, wenn man jetzt quasi kein Bier trinken möchte, relativ wenig Alternativen. Also klar, natürlich Wein, aber sonst wird es relativ dünn. So dieses ganze Thema wenig volumische Mischgetränke, die wir in Deutschland oder in Europa ganz gut kennen oder auch kannten, gibt es in den USA nicht so den großen Markt dafür. Und plus natürlich auch wieder dieser vermeintliche Gesundheitswahn oder Markt. Man möchte halt irgendwie ein Szenegetränk zu sich nehmen und wirbt damit, dass es halt relativ natürlich ist. Zur Produktion sage ich gleich was. Und relativ wenig Alkohol hat und auch relativ wenig Kalorien hat. Ist es quasi. Das ist eigentlich der Punkt. Genau. Ist natürlich dieser Kalorienanteil, der quasi in der Variante dann wieder unterwegs ist wie Budweiser Light. Was halt wirklich nach gar nichts schmeckt, also wirklich nach nichts schmeckt, kommt man quasi jetzt in eine Liga, wo es eine Alternative gibt, die sehr, sehr gut ankommt natürlich, plus ein extrem gutes Marketing gemacht wurde, weil der Punkt ist natürlich der, wenn man jetzt kein Bier trinkt, so in dieser klassischen, stereotypischen Darstellung als Mann, dann gilt man gleich irgendwie so als weich und keine Ahnung. Und so, sag ich mal, so Mischgetränke, so leichte, hippe Mischgetränke, ganz wie da stereotypisch, war halt eher so was Frauentypisches. Gell? Das trinken halt Frauen im Sommer. Und jetzt hat man quasi mit dieser Kategorie Getränke ein Lifestyle-Produkt geschaffen, was quasi männlich, weiblich trinken kann, ohne irgendwie komisch dazustehen in der Öffentlichkeit. Ja. Also das ist, man ist damit hip, also es ist nicht, dass es jetzt irgendwie sagt so, du trinkst kein Bier, was bist du jetzt für einer, sondern es ist halt ein Markt da mit adressiert worden, wo man dann wirklich dann geschlechtergleich ein Getränk geschaffen hat, was praktisch für beide Parteien in Anführungszeichen akzeptiert ist und auch sehr, sehr beliebt. Und es macht dann eben auch nicht so dick. Genau. Das ist schon wichtig auch. Also klar, ist immer noch Alkohol drin. Genau. Also richtig schlank macht es nicht. Aber es ist halt schon nochmal eine andere Nummer, als wenn man sich da sowas mit viel Zucker reinzieht. Genau. Also dementsprechend wird es halt auch häufig als in Anführungszeichen Wellness-Produkt vermarktet, auch in den USA. Man sieht auch die die Werbung vom Platz Hirsch, den ich auch mal hier kurz erwähnen möchte, ich glaub, White Claw heißt die Firma, hat quasi in den USA in den letzten Jahren sehr, sehr viel, also steigende Umsatzzahlen gemacht, klar, neues Produkt und so, natürlich sind erstmal die Umsatzzahlen sehr, sehr, sehr stark steigend, aber es kommt quasi dem Getränke-Konkurrenzmarkt, so Budweiser Light, also so die ganzen Bier-Light-Getränke, gräbt es den ordentlich an Marktanteilen ab. Mhm. Und das Bud Light und Co. ist halt schon sehr stark fokussiert auf die männliche Käuferschaft. Das heißt, die adressieren gar nicht die weibliche Käuferschaft. Jetzt hast du quasi ein Produkt, was in dem gleichen Alkohol-Range sich befindet, was aber auch die weibliche Käuferschaft anspricht. Im Prinzip noch diesen Wellness- und Hipster-Faktor mitbringt und diesen wenig Kalorien-Faktor noch mitbringt und das natürlich dann ein Getränk macht, was also ganz klar Sommer, also eher ein Sommergetränk ist und dadurch tickerst du halt relativ viele Boxen bei den Leuten da draußen und darum ist halt diese Marco speziell oder auch diese Getränkekategorie gerade in den letzten Jahren in den USA extrem explodiert mit großen Umsatzzuwächsen, viele neue Firmen, die sich da quasi auch draus entwickelt haben und so weiter. Ja. Und typischerweise schwenkt ja meistens, also oftmals sowas auch dann rüber nach Europa oder speziell nach Deutschland. Und wir auch gelernt haben durch die verschiedenen, den Barkonvent, das war, genau, diesmal, richtig. Dass natürlich auch USA, Deutschland, Getränkekultur relativ dicht beieinander liegt. Das heißt, man sieht relativ häufig, was in den USA gut geht, wird sich früher oder später auch in Deutschland sehr gut verkaufen. Mhm. Und dann denkt man sich, okay, warum kann das so sein? Wir hatten ja schon mal so ein Kult in der Richtung. Wir hatten ja auch mal einen ganz großen Markt für Low-Volume-Getränke, die auch sehr cool sind und auch, sage ich mal, geschlechtsneutral, also sowohl von weiblich und männlich getrunken werden, die sogenannten Alkopops, vielleicht kann sich der eine oder andere dran erinnern, die sind ja quasi fast aus den Getränkenläden verschwunden. Warum sind sie verschwunden? Man hat natürlich damals festgestellt, dass ein sehr, sehr großer Missbrauch von diesen Alkopops bei Jugendlichen stattgefunden hat. Dementsprechend hat man dann angefangen, eine Alkopop-Steuer zu erheben. Und dadurch wurden halt diese Getränke preislich unattraktiv für die junge Käuferschaft und ist dann quasi so Stück für Stück verschwunden. Und jetzt kommt quasi so ein bisschen meine persönliche Meinung mit diesem Hard Seltzer quasi jetzt wieder so eine ähnliche Kategorie wie Alkopop, natürlich mit weniger Zucker, bisschen hipper und vielleicht nicht mehr für diese Generation Jugendlicher, sondern für die junge, erwachsene Generation. Das glaube ich auch, denn wenn man sich diese Sachen hier anschaut, ihr könnt ja bei Instagram unsere Fotos sehen, das ist nicht für Jugendliche. Genau. Wäre es anders. Ja. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen gesetzt da. Das heißt, man möchte, glaube ich, so die Zielgruppe, weiß ich nicht, 20 plus, 20 bis 35, glaube ich, ansprechen, so im Fokus. Vom Design her sehr, sehr hip, sehr schick gemacht. Ja. Preislich auch, sage ich auch gleich noch was dazu, glaube ich, auch eher so in dem Medium-Segment drin. Also gibt hier so ein, zwei Ausnahmen in eine und in die andere Richtung. War ich sehr überrascht. Sage ich auch gleich noch was dazu. Aber das ist halt so ein Markt, der sich ergibt. Und was noch ein großer Unterschied zu Alkopop ist, dieses Produkt wird nicht irgendwie hergestellt, indem man einfach die Komponenten zusammenmischt als Mischgetränk, sondern die Grundbasis ist quasi wie beim Bierbrauen. Das heißt, es gibt eine Malzbasis, also aus dem Malz wird der Alkohol quasi gewonnen und dann erst mit dem Fruchtextrakt zugeführt. Und das erst das ist ja interessant. Genau. Das hätte ich nicht gedacht. Ich auch nicht. Und ich glaube, da kommt nämlich jetzt so der nächste Punkt, warum ich glaube, dass es in Deutschland gut passieren kann. Das heißt, was ich da mache, ist, ich habe im Prinzip einen Prozess, den ich auch beim Bierbrauen mache. Das heißt, es könnte interessant sein, gegebenenfalls auch für viele Brauereien, weil die Voraussetzungen sind da. Jetzt guckt man sich mal den Bierabsatzmarkt an. Also jetzt gerade zu Corona-Zeiten ist ja eh gerade ganz schlimm, aber ist auch, glaube ich, tendenziell schwierig, damit junges Publikum anzusprechen. Naja. Man könnte vielleicht, wenn man jetzt mal weiterdenkt, überlegen, ob vielleicht sowas ins Produktportfolio reinpassen könnte. Viele Brauereien stellen ja auch alkoholfreie Getränke her, auch teilweise in dem Bereich Frucht. Frucht ist ja auch vorhanden. Und dann überlegt man, naja, vielleicht Bierabsatzmarkt, vielleicht zweites Portfolio mit einziehen, ist ein ähnlicher Prozess. Frucht habe ich vielleicht eh schon in der Verarbeitung. Ich könnte irgendwas kreieren, was quasi in dem Alkoholbereich ist. Ja, jetzt kann man mal das Ganze mal weiterspinnen. Ich glaube, das könnte vielleicht auch da noch ein sehr, sehr interessanter Markt sich ergeben, weil natürlich auch Absatzprobleme beim Bier. Ne? Völlig klar. Ja, diese Absatzprobleme sind dadurch, dass eben die Gastronomie nicht funktioniert, wo das meiste Bier umgesetzt wird. Ja. Ja. Genau. Und daher glaube ich, könnte es sein, auch dass. Der meiste Wein, glaube ich. Ja, ich glaube, auch die Winzer werden es schwer haben. In Zeiten der Pandemie. Ja, das glaube ich auch. Ja, und ich glaube, das ist halt ganz interessant. Zum Herstellungsprozess ist es auch relativ einfach zu machen. Also da gibt es 100.000 Anleitungen und Videos im Internet, wie sowas hergestellt werden kann. Ist jetzt wirklich keine Raketentechnologie. Das heißt, es gibt wohl in den USA auch eine relativ große Homebrew-Community, die halt sich da jetzt auch gebildet hat, um das Produkt herzustellen. Warum? Weil das natürlich relativ teuer verkauft wird. Es ist ein Lifestyle-Produkt. Das heißt, der Preis ist halt bedeutend mehr als beim Bier. Das heißt, die Marge ist auch mehr als beim Bier. Und darum entwickelt sich jetzt auch gerade so ein bisschen so eine Homebrew-Szene, um halt zu sagen, naja, um so ein cooles Hipster-Getränk irgendwie zu mir zu nehmen, brauche ich jetzt keine $5 zu bezahlen, sondern das kann ich irgendwie in Kleinstmengen zu Hause auch herstellen und habe Möglichkeiten da zu variieren und Sachen zu testen. Genau. Ja, ich kann es jetzt kaum erwarten. Lass uns doch mal anfangen. Such dir aus, welche Reihenfolge du beginnen würdest und dann sage ich dir was zum Produkt und kannst du was zum Verpackung und Co. sagen. Also ich finde die da bei dir stehen, besonders ansprechend. Genau, das ist auch das teuerste Produkt, was wir gleich haben werden. Ist also nicht, die schönsten Dosen. Ist nämlich ein Berliner Firma, wo ich auch, erzähle ich gleich eine Geschichte dazu. Wollen wir, wollen wir denn mit dem teuersten anfangen? Weiß ich nicht. Also da würde ich doch eher... Naja, gut. Das ist, oder willst du mit dem deutschen Marktführer anfangen? Den deutschen Marktführer fangen wir an. Fangen wir mit dem deutschen Marktführer an. Dann such dir mal eine Sorte aus, mach dir auf. Das ist der deutsche Marktführer? Das ist der deutsche Flaschen? Marktführer, ja. Das sind ja auch Flaschen. Ja. Also, wir haben Hard Seltzer Cucumber Lime, also Gurke Limette. Dann haben wir Zitrone Ginger, also Lemon Ginger heißt es, Grapefruit und Cranberry. Also Cranberry würde mich ja jetzt am meisten verlocken. Ja, dann. Und Cucumber Lime wollen sie alle probieren. Ja. Lass uns doch mit Cucumber Lime anfangen. Das ist ja nicht so meins. Gurke, Limette. Ich habe sogar noch ein Bier mit Gurke bei mir im Kühlschrank. Das habe ich mich noch nicht dran getraut. Du schenk erstmal ein, probiere. Ich sag gleich was zur Flasche und Co. Ein bisschen was dazu, was wir dann haben. Also wir sind jetzt beim deutschen Marktführer, die Firma heißt Holy, das Etikett der Flasche sieht folgendermaßen aus, es steht nur da HLY und über dem L ist so quasi so ein Heiligenschein gemacht, das ist auch das einzige Produkt, was quasi jetzt in der Flasche sich befindet und die kommen aus Burgwedel, also aus Niedersachsen. Das ist, glaube ich, auch eine ziemlich Standard-Limo-Flasche. Genau, ist eine Standard-Limo-Flasche. Longneck heißen die. Genau, Longneck, genau. Und hier steht drauf, also Holy Drinks ist halt quasi deren ihre Marke. Hier steht drauf Holy Hard Salsa Gurke Limette, gebraut mit natürlichen Zutaten, leicht und erfrischendem Geschmack. Alkohol und Kohlensäurehaltiges Getränk aus Wasser mit natürlichen Aromen. Zutaten: Wasser, fermentierte Dextrose, fermentierte Fructose, Kohlensäure und natürliches Aroma. Auf 100 Milliliter ist quasi 0 Gramm Kohlenhydrate drin und 0 Gramm Zucker. Mhm. Dementsprechend, ja, es ist sprudelig, also es ist wirklich so sprudelig. Sehr sprudelig, ja, beim Eingießen hat man es gemerkt. Ja, dann gucken wir mal. Sag mal, was Geruch? Was? Es riecht sehr gurkig. Ja. Und leicht zitronig, also wie man sich das denkt praktisch. Genau, Flasche ist halt vorne dieses schwarze Logo drauf, weiß gehalten und dann sieht man quasi im unteren Bereich ist es grün, also zeigt halt diese Orte an, Gurke, Limette, das ist quasi dann damit beschrieben. Sparkling, refreshing steht drauf, ist vegan und glutenfrei und allem, was dazu gehört. Ja, erzähl mal was dazu, wie ist der Geschmack? Ja, gurkig und zitronig, aber angenehm. Also das Gurkige ist nicht so stark, ist nur ein leichter Touch. Mhm. Und man schmeckt auch den Alkohol durch, aber ja, erfrischend. Also ich könnte mir auch gut mit Eis vorstellen. Genau, das ist auch so die Empfehlung generell bei diesem Produkt. Möchte man eigentlich sehr kalt haben. Ich habe sie im Weinkühlschrank drin gehabt. Könnte noch ein Tick kälter sein, ja. Was wir vielleicht machen könnten. Wir haben nur Eiswürfel da, wir könnten es auf Eis gießen. Ja. Wenn wir es möchten. Das ist natürlich nicht so gut, weil das den Geschmack verwässert. Genau. Nee, das würde ich nicht machen. Dann lass uns lieber, also es ist ja eigentlich nicht so warm, nee. Lass uns es so trinken, wie es jetzt ist. Mhm. Und dadurch, dass es jetzt nicht so ganz runtergekühlt ist, ist ja auch der Geschmack besser zu spüren. Genau. Das wollte ich nämlich auch. Ich wollte es jetzt auch nicht auf Eis legen, weil ich glaube, da bist du einfach, dann öffnen sich erst zu spät die Geschmacksknospen im Mund. Mm-hmm. Und dementsprechend haben wir da, glaube ich, nicht das Erlebnis, was wir haben. Ja, also Kohlensäure würde ich sagen, wie eine Standardlimonade. Also es ist nicht sehr feinperlig, ist normal, würde ich das beschreiben. Es ist also auch so ein bisschen Süße da. Ja. Obwohl es ja null Kohlenhydrate enthalten soll, kann man sich gar nicht vorstellen. Aber die Süße ist natürlich sehr schwach. Genau. Und das ist eigentlich auch angenehm. Ich finde, in der Nase ist es ein Tick, merkt man so ein bisschen, dass es ein Hefeprodukt ist. Es riecht so ein bisschen nach Hefe. Ja. Auch, also dieser Hefe-Alkohol, die Alkoholnote durch die Hefe kommt so ein bisschen durch und dann kommt direkt diese Gurkennote drüber. Und ich hatte mir vorgestellt, dass es im Geschmack her so ein bisschen klebriger ist im Mundraum, aber es ist gar nicht. Nee, ist gar nicht klebrig. Nein. Also es ist sozusagen Natur pur. Also vom Geschmack her hat so einen sehr dezenten Geschmack. Also ich kann mir wirklich sehr erfrischend vorstellen. Ja. Und auch so als Drink im Sommer. Flasche sieht cool aus, damit kann man sich auf der Straße zeigen. Das ist, glaube ich, schon erfüllt ganz, ganz viele Klischees. Mhm. Typischerweise, was du auch jetzt siehst, die Sorten, die wir hier haben, das sind alles so typische Sommersorten. Also da ist jetzt nichts dabei, was ich eher in einem Winter oder einem Herbst zuordnen würde. Ja. Das heißt, du hast ja schon gesagt, von Holy hast du die Sorten jetzt schon mal genannt. Ist es so, dass da alles so traditionsreiche sommerliche Früchte sind und Geschmäcker, die treffen. Also es gibt jetzt hier nichts mit Zimt Zitrone, oder so. Ingwer ist natürlich, also Lemon Ginger ist natürlich die Standardkombination. Ja, ja. Und wie gesagt, bin da sehr gespannt, wie das so. Mal gleich weitermachen. Ja, gerne. Zitrone, Ginger. Genau. Also finde ich, also bisher das erste war schon mal eine gute Erfahrung. Genau. Vielleicht noch ein paar Hintergründe noch dazu. Coca-Cola, natürlich eines der größten Brands der Welt, möchte auch in das Geschäft einsteigen und hat im November letzten Jahres ihr Produkt vorgestellt. Wird heißen Topo Chico. Wird quasi eine Sorte sein, die Cola auf den Markt bringen möchte. Und zwar auch die Sorte Lemon Lime, Strawberry Guave und Pineapple Twist. Mhm. Das heißt also auch ganz typische sommerliche Aromen, die da reinkommen. Laut Medienberichten geht es los in Österreich, Großbritannien, Nordirland, Griechenland, Irland und Ukraine. Mhm. Also fand ich auch sehr interessant von der Kombination her. Ich glaube, das liegt daran, da es sieht quasi so die Extremitäten von Europa austesten möchten. Ne? Auf der einen Seite die Ukraine, auf der anderen Seite das wirklich das sehr warme Griechenland. Gell? Dann Österreich, wo sie natürlich dann dem Platzhirsch Red Bull natürlich auch direkt ein Zeichen setzen möchten. Ja, klar. Weil die planen da auch was, habe ich aus internen Quellen gehört. Und seit September letzten Jahres kann man quasi diesen Drink schon in Brasilien und in Mexiko schon verkaufen. Das heißt, da probiert Coca-Cola auch schon das ganz gut zu pushen. Ja. Sag mal was, wie hat es geschmeckt? Ja, wie hat es geschmeckt? Also, es hat einen ganz leichten salzigen Tick. Oh ja, stimmt. Es schmeckt nach, schmeckt zitronig und es hat auch so eine gewisse Ingwer-Schärfe, ja, eine dezente allerdings. Also ist schon das Erfrischende, was im Vordergrund steht. Und ich weiß, dieser salzige Geschmack irritiert mich. Ja, mich auch. Das stimmt. Sind da Salz drin oder ist das einfach nur, ja, weil der Zucker fehlt? Ist Salz drin, aber im anderen war auch Salz drin. Das aber heißt, es kommt etwas deutlicher durch, ja. Aber auch da ist, also von der Kohlensäure genau gleich, vom Geruch ist es, finde ich, riecht mal die Hefe nicht so durch. Ich finde, beim ersten Gurke hat es mehr durchgerochen. Ich glaube, weil einfach durch diesen Limonenanteil oder Zitronenanteil einfach das stärker überdeckt. Das ist eigentlich geringfügig Salz-Eiweiß. Naja. Und man schmeckt es, das Salz. Und es ist auch wieder so, ist halt ein weißes Etikett und am Ende unten drunter ist halt so ein bisschen gelb, das andere ist ein bisschen grün, damit man die Sachen unterscheiden kann. Ganz und der Kronkorken ist weiß mit den Buchstaben HLY, der Heiligenschein, und H-Celsius steht drunter. Ja, also kann man trinken. Also, ja. Dann nehmen wir jetzt mal Grapefruit. Genau, immer Grapefruit. Also ich gucke gerade mal, Holy hat quasi, von denen habe ich alle vier Sorten, die es auch momentan zu kaufen gibt, auch mir besorgt. Das sind also wirklich die vier Sorten, die es gibt. Teilweise bei den anderen Marken, die wir hier haben, habe ich nicht alle Sorten bekommen. Das variiert wohl scheinbar, wenn man sie kriegen kann. Und ja, also man merkt auch, die Seite von Holy richtet sich wirklich ans junge Publikum. Sehr schick gemacht. Man kann sehr toll mit Instagram und so Fotos sehr, sehr cool eingefangen. Also das steht wirklich für eine moderne Marke, die sich dann wirklich, glaube ich, auf dem Markt auch gut so stylisch, sage ich mal, positionieren möchte. Genau. Ja. Was hast du jetzt getrunken? Grapefruit. Also schmeckt leicht nach Grapefruit, aber auch sehr dezent. Der Grapefruit-Geschmack ist jetzt sehr dezent. Der Fruchtgeschmack ist auch dezenter als in den beiden, die wir schon hatten. Oh ja, stimmt, ja. Also da ist fast schon der Mineralwasser-Geschmack im Vordergrund. Ja, und ich finde, zum Schluss merkt man diese leichte Hefealkohol-Mischung. Ich habe mir eigentlich bei Grapefruit mehr vorgestellt. Hatte ich fruchtiger vorgestellt. Und die ist sehr dezent fruchtig. Ja, ja. Hat einen leichten Touch herb, gut, das kommt von der Grapefruit, aber ist auch nicht aufdringlich. Also ein ganz unaufdringliches Getränk. Wahrscheinlich am Ende sogar gefährlich, ja, weil man den Alkohol nicht so merkt. Genau. Also ich finde, bei allen hat man den Alkohol gar nicht rausgeschmeckt. Das ist also auch, glaube ich, sehr, sehr gefährlich. Ja, sehr gefährlich. Im Sommer mit viel Eis. Genau. Ist das erfrischend, trinkt man und dann man gleich ansitzen. Oh, hier riecht es schon nach Frucht beim Aufmachen. Okay. Cranberry. Danke. Das ist jetzt wahrscheinlich die fruchtige Variante. Dabei ist ja Cranberry eigentlich als Frucht ja fast sehr, sehr... Ja, ja, ist eigentlich nicht so. Nicht so intensiv. Gell? Ich hätte gesagt, Grapefruit ist hier mehr intensiver. Aber es stimmt, es riecht sehr, sehr nach Grapefruit. Und eigentlich so nach Kirsche, würde ich eigentlich sagen. Oh ja, nicht schlecht. Ja, das ist jetzt eigentlich die erste, die mich überzeugt. Ah, das ist was. Also die ist sehr lecker. Ich finde, das Cranberry passt sehr gut. Passt sehr gut, genau. Es schmiegt sich auch ganz gut diesem leichten Hefe, dieser leichten Hefenote an. Das stimmt. Es ist in der Nase her sehr, sehr angenehm. Das übertüncht auch gut den Alkohol. Ja. Und trinkt sich sehr, sehr angenehm. Ja, also sehr gut. Aber das finde ich jetzt, ist wirklich vom Geschmack her überzeugend. Sehr ausgewogen. Es ist eben eher salzig als süß. Mhm. Also es hat was. Aber das überzeugt mich. Mal so ein paar. Die bisherigen haben mich nicht so überzeugt, aber ja. So ein paar Informationen noch. Also ein durchschnittliches Bier. Also warum sagen die so Wellnessgetränk und warum ist es so mit wenig Kalorien? Ein durchschnittliches Bier hat so zwischen, also in der Größe, wie wir es gerade konsumieren, 130 bis 440 Kalorien. So ein Hard Seltzer hat 90 bis 100 Kalorien. Das heißt also knapp 30% weniger. Und genau, dementsprechend kommt halt dieser Touch, dass es ein bisschen also weniger Kalorien hat, gell? Ganz klar. Das Thema Alkopop-Steuer, also gibt ein Hard Seltzer wird in Deutschland per Alkopop quasi besteuert. Das heißt, ist, glaube ich, auf so ein, ich muss gerade mal gucken, wie viel Liter es, was für ein Preis ist. Und ich sage auch gleich, wie sie auch drumherum herumkommen. Es gibt nämlich einen Anbieter, der macht es relativ geschickt. Genau, die Alkopop-Steuer kostet 92 Cent pro Dose umgerechnet. Mhm. Jetzt überlegt man, okay, das für ein Szenegetränk ist es okay, weil ich glaube, die Gewinnmarge und der Grundverkaufspreis ist relativ hoch und die Gewinnmarge ist, glaube ich, auch relativ hoch. Aber 92 Cent muss man natürlich dann an die Steuer abdrücken. Jetzt sag doch mal, was kostet denn so? Ja, genau, das will ich mich gerade dir sagen, was es kostet. Ich muss gerade mal in meinen Unterlagen nachgucken, was es kostet. Schätze mal, wie würdest du denn so ein Produkt, wenn du jetzt auf dem Markt wärst, mal platzieren? So, schätze mal. Na, ich würde mich am Bier orientieren. Mhm. 1,30 vielleicht. Flasche. Ist zu wenig. Also, hat er mir gedacht. So, und das Holy, was wir jetzt getrunken haben, liegt so im, also ich habe es gekauft hier in Berlin für 2,80 Euro, die Flasche. Die Flasche, das ist so, also doppelte, also mindestens doppelte Bierpreis, also eher das Dreifache, weil so ein Bier kriegst du ja auch schon mittlerweile für 60 Cent. Ja, ja. Also hier hast du locker den doppelten Preis und bist halt so bei 2,80 Euro. Ist aber nicht gedacht. Ist nicht das teuerste Produkt hier und auch nicht das günstigste Produkt. Hm. Was glaubst du denn, was das günstigste Produkt, also so preislich kosten würde? Wenn du jetzt weißt, okay, 92 Cent sind quasi die Alkopop-Steuer drauf, was könnte dann... Nee, dann würde ich sagen, ist das günstigste Produkt vielleicht so bei 1,80. Das ist falsch. Das günstigste Produkt ist bei 89 Cent. Jetzt überlegt man sich so, wie geht das? Ja. Sie wenden einen Trick an. Nämlich bei dieser Alkopop-Steuer kommst du nämlich aus der Sache raus, wenn du hinzufügst, ich muss jetzt gerade gucken, dass ich es richtig sage... wenn du Fruchtdessertwein hinzufügst. Mhm. Das heißt, hier hast du die eine Seite, die Fruchtaromen hinzufügt. Dadurch kommt das unter die Versteuerung mit dem Alkopop. Und dann kannst du den Trick quasi machen, indem du halt eine Fruchtdessertwein hinzufügst. Also quasi eigentlich fast eine Weinschorle produzierst. Mhm. Das wollte ich vorhin schon sagen. Ja. Im Grunde ist das ja so eine Art Schorle. Genau. Das ist eine Schorle. Und dann kann man quasi, wird man anders besteuert, kommt aus dieser Zwickmühle quasi Alkopop raus. Dementsprechend kann man da muss man da nicht so viele Steuern drauf zahlen und kann natürlich die Produkte auf dem Markt zu ganz anderen Preisen anbieten. Darf ich dir bei der Gelegenheit eine Podcast und eine Cocktail-Empfehlung. Das ist selbstverständlich. Die passt gerade dazu. Nämlich, ich weiß nicht, ob du den Podcast, einen der Podcasts von Jörg Meyer kennst, nämlich Empfehlungen eines Trinkers. Ja, genau, kenne ich, ja. Und die ersten beiden Folgen behandeln eins meiner Lieblingsgetränke und ich war total baff, weil ich dachte, das kennt keiner und dass der gleich loslegt mit dem und dann behauptet er auch noch, sei sein Lieblingsgetränk. Das macht ihn mir natürlich sympathisch. Ja. Nämlich der Dubonnet. Ja, Dubonnet ist wenig bekannt. Hatten wir auch schon öfters in der Folge bei uns, gell? Ja, ich habe ja immer eine Flasche in jeder Wohnung, steht ja eine. In Berlin sogar zwei, weil ich gleich einen größeren Stil eingekauft habe. Ja, die Bonnet ist Wein. Ja. 13%. Rotwein mit China-Rinde. Genau. Also so ähnlich wie Wermut, nur das Bittere kommt von der China-Rinde. Und ich finde halt, China-Rinde ist halt dezenter im Geschmack. Außerdem ist es, wirkt es gegen Viren, genau. Also auch gut in Zeiten von Corona. Ja. Erwiesenermaßen, und es war zunächst auch eine Medizin. Der Dubonnet ist eigentlich ein Apotheker, denn man nahm China-Rinde zu sich als Prophylaxe gegen Malaria. Genau. Also die Soldaten, die da in Malaria-Gebieten waren, und da hatte Frankreich zu einer bestimmten Zeit sehr viele, Ende des 19. Jahrhunderts. Und da wurde das denen eben verschrieben. Und damit man dieses üble Zeug, diese China-Rinde, zu sich nehmen kann, ja, ist natürlich Wein ganz guter Träger. Man muss dazu wissen, China-Rinde ist tatsächlich wasserlöslich. Und dann kann man eben auch Wein nehmen. Ja, und ich mag das sehr. Also ich mag das dezent Bittere mehr als das Wermutbittere, obwohl ich natürlich auch Wermut trinke. Ich habe auch noch vom Barkonvent diesen Salbei-Likör, der ja auch bitter ist. Mhm. Finde ich auch gut als Aperitif. Aber ich finde halt den Dubonnet sehr gut. Drauf gekommen bin ich ja, weil das eben zum Lieblingsgetränk der englischen Königin, genau, gehört. Die trinkt Gin mit Dubonnet. Ja. Ich habe auch die erste Folge gleich gefunden, die werde ich auch gleich verlinken. Unbedingt hören. Und er trinkt halt gerne auch mal so schwächeren Alkohol. Mhm. Und er macht sich sozusagen aus dem Dubonnet, das ist ja Wein, eine Schorle. Er nennt es noch nicht so. Das heißt Highballer. Genau. Highballer, das ist halt so ein Mixgetränk, ein Cocktail-Mixgetränk, was eben nicht so alkoholisch ist und was eben auch mit Mineralwasser, genau, getrunken wird. Da gibt da auch noch Tipps, dass man das Mineralwasser aus dem Eis nehmen muss, damit es die Kohlensäure auch behält, sonst ist sie sofort weg. Ist ja klar, wenn die mit dem Wein in Kontakt kommt, geht die schnell raus. Das ist eigentlich, wie gesagt, ich würde sagen, das ist eigentlich eine Schorle, dieser Highballer, den er trinkt. Und ich trinke, und ich muss sagen, ich habe das auch schon, bin selber drauf gekommen, aber ich habe es einfach Dubonnet-Schorle genannt. Mhm. Und jetzt trinke ich es natürlich noch lieber, wo ich sage, das ist ein Highballer. Aber das ist im Grunde ja auch so was Ähnliches wie hier. Also auch Mineralwasser mit einem alkoholischen Getränk. Genau. Und man kommt dann auch wahrscheinlich auch durch die Verdünnung etwa auf 5%. Ja. Also ziemlich vergleichbar mit dem, was wir hier trinken. Ich denke auch, also was hier erfunden, also es wurde hier nichts Neues erfunden, es wurde hier nur was quasi, finde ich, neu vermarktet. Mhm. Also was an Getränkeherstellungstechnik hier drinsteckt, ist keine Raketenwissenschaft, null. Mhm. Ja. Man hat halt quasi diesen Faktor Wellness, cool, irgendwie gleichgeschlechtlich, Low Volume, Sommer, irgendwie in einem Getränk verpackt und verkauft es gerade oder auf sehr gut auf dieser Welle. Ja, finde ich auch. Aber ist ja lobenswert. Mhm. Ich meine, ich bin ja sowieso der Mann, dass das nicht immer so hart, ganz harter Alkohol sein muss, weil man halt im Sommer auch was braucht, was nicht so hart ist. Deshalb war ich ja sehr glücklich über den Porto Tonic. Das war ja auch sowas in der Art, auch wieder mit China-Rinde. Und das war ein tolles Sommergetränk vor ein paar Jahren. Und jetzt brauchen wir was Neues. Und jetzt sind wir eigentlich gleich schon, also mir passt es. Also das Cranberry war jetzt mal gut. Jetzt müssen wir zu den Dosen kommen. Genau. Dosen finde ich ja jetzt, naja. Ich finde es auch nicht gut, aber ein bisschen outdated. Das Produkt wird. Also ich habe jetzt, wie du siehst, das auch so stellt es auch den Markt dar. Also 4 von 5 Produkten wird momentan in Dosen verkauft. Mhm. Es gibt noch einen zweiten Berliner Hersteller, den ich irgendwie noch kontaktieren wollte, der das auch in Flaschen verkauft, aber bei der Verkaufspraxis, die der da macht, also ist irgendwie, ich weiß nicht, ob der es schaffen wird. Da will ich jetzt auch keine Werbung für ihn machen. Also gefühlt kannst du von 13 bis 16 Uhr werktags bei ihm einkaufen, am Wochenende gar nicht. Und gerade durch das Thema das halt auch viele Gastro-Sachen zu hat, auch nirgends kriegen. Ist halt sehr schwierig, muss ich sagen. Ich hätte mich jetzt wirklich interessiert, was da der zweite Berliner, den ich quasi hier mit dabei habe, noch so bieten kann. Und Problem ist, dass die Flaschen, die du kaufen kannst, bei dem immer gleich von einer Sorte 6 Stück sind. Und ich will ja eigentlich mal so ein Probierset haben. Ich will von jedem mal eine probieren und dann erst durchstarten und gucken, was ich da nehmen will. Da habe ich jetzt da echt drauf verzichtet, weil das war für mich vom Handling her nicht so optimal. Aber der verkauft auch sein Produkt in Flaschen, aber sonst alle anderen verkaufen es ausschließlich in Dosen. Also es war sehr, sehr überraschend, dass es meistens nur so angeboten wird. Das fand ich sehr schade. Aber ist halt so. Dementsprechend müssen wir damit einfach umgehen. Ja, wollen wir denn weitermachen mit dem nächsten Produkt? Ja, unbedingt. Was möchtest du haben? Naja, diese Bassdosen sehen ja den HLY-Flaschen sehr ähnlich, gell? Sehr ähnlich, nur eben in Dosen. Auch wieder weißes Etikett. Ja. Und jetzt oben so ein farbiger Ring, der auf den Fruchtgehalt hinweist. Mhm. Und unten ist diese Frucht dann auch nochmal abgebildet. Ja. Aber stark angeschnitten. Man sieht die Frucht immer nur so zum Teil. Genau, ist auch ein großer Hersteller Bass, der gerade über die Einkaufsgemeinschaft Edeka sich gerade sehr stark in den verschiedenen Edeka-Märkten präsentiert. Ich finde, von der Präsentation ist es noch relativ schwierig. Ganz, ganz lustige Geschichte. Ich wusste, dass ich habe so ein riesen E-Center bei mir um die Ecke, so ein ganz neues auch. Da wusste ich also laut der Homepage, dass sie das Produkt führen. Und als ich dann in den Edeka reingegangen bin, habe ich gesagt, wo gucke ich jetzt? Gucke ich beim Bier, gucke ich beim Wein, gucke ich beim Sekt? Und ich glaube, sie wussten selbst gar nicht, wo sie das Produkt so richtig platzieren sollten. Dementsprechend stand es so ein bisschen bei den Sektdosen. Und da natürlich die Optik relativ ähnlich ist, war es in diesem Riesenregal, was da in Sektdosen stand, war es mir dann relativ schwierig, das überhaupt zu entdecken. Und dann habe ich dann eine Fachverkäuferin, die da rumstand oder rumrannte, irgendwie gefragt und sagte, ja, ich suche halt Bass. Da guckte mich an, wüsste gar nicht, was das ist. Und ich dann, naja, Hartzelter, kennst du das? Also, nee, das würde, wenn das irgendwie was ist, dann denkst du eher beim Wasser oder beim Bier. Dann sind wir zum Wasser, zum Bier, haben geguckt, haben nichts gefunden. Dann sagt sie, nee, aber sie hat auch im Computer mal geguckt, das muss irgendwo hier sein bei dem, also bei den Weinen quasi, in der Weinabteilung. Da haben wir es dann auch gefunden und haben es dann gekauft. Preislich, schätze mal. Ja, ist das der für 89 Cent? Nee. Na, bei Edeka hätte ich jetzt gemeint, also wenn der günstigste, dann muss der doch da sein. Nee, ist ja keine Edeka-Marke. Ist ja quasi nur, die Firma Bass hat quasi Edeka als Handelspartner entdeckt und hat dadurch quasi die Produkte. Aber da das dem anderen so ähnlich sieht, würde ich sagen, ist das vielleicht die gleiche Preisliga, also 2,50 Euro, sage ich jetzt mal. Also ja, ich habe es jetzt, also ich glaube, normalerweise ist es 2,30 Euro. Als ich sie gekauft habe, gab es diese auch im Angebot für 1,95. Okay. Wow. Und ich bin gespannt, wie sie schmecken. Du kannst gerne mal öffnen und mal ein. Na, ich würde mal mit dem Grapefruit wieder anfangen. Ja. Aber diesen Mango würde ich auch gerne probieren. Ja, wir haben alle drei, wir haben noch Kirsche mal auch noch. Einfach, weil wir jetzt Grapefruit schon mal hatten. Und dann kann man vergleichen, die hat etwas weniger Alkohol. Ich habe gar nicht 4,1. drauf. 4,1. Genau, hat ein bisschen weniger Alkohol. Sonst beim Eingießen der gleiche Effekt, sehr. Genau, alle trüb sind hier, also vielleicht nochmal da, ganz trüb, nicht alle, klar, nichts trüb. Genau, und ich bin mal gespannt. Oh, riecht aber sehr mehr nach Grapefruit. Ja, und schmeckt auch richtig nach Grapefruit. Also jetzt kann man sie gut erkennen. Oh ja. Sag mal, was zur Dose, was ganz steht da? Ganz naturnah. Ja, sehr naturnah. Ganz naturnah Grapefruit-Geschmack. Könnte also Grapefruit-Schorle sein. Ich finde auch die Kohlensäure ist hier ein bisschen ist anders. Flacher auch. Bisschen groß. Also die Bubbles sind, die Blasen sind größer. Ja. Aber sie ist auch flacher. Ich finde, es ist. Das ist Hard-Seltzer, Alcoholic Sparkling Water mit einem Hauch von Grapefruit. 4,1 Volumenprozent. Vegan, glutenfrei. 2 Gramm Zucker, aha. 86 Kilokalorien pro Dose. Genau, auf der Homepage schreiben sie klar, sauer macht lustig, doch unsere Bittersweet Symphony mit frischer Grapefruit macht selbst öde Abende wieder spritzig. Pinky Promise. Ja, aber sowas Zucker. Von. Ist mehr Zucker drin. Ja. Das wirkt sich natürlich insgesamt auch mehr auf den Geschmack. Mhm. Die Firma Bass hat aktuell 3 Sorten im Angebot, halt was wir gerade trinken. Die Grapefruit, Mango und Kirsche. Also auch ganz klar alles mehr stark sommerlastige. Ja, aber deutlich besser als der die Grapefruit von Holy. Mir schmeckt es auch besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Heiligenschein ist nämlich das O von Holy. Jetzt habe ich es endlich verstanden. Ja. Genau. Ja, ich bin gespannt. Hergestellt wird es. Deutlich besser. Ich nehme jetzt doch nochmal einen Schluck zum Vergleich. Ja, mach mal bitte. Von Holy. Ja, ich darf auch nicht zu viel trinken. So. Hergestellt wird Bass in Oppenau. Oppenau liegt in Baden-Württemberg. Nee. Also jetzt kann man es gar nicht mehr trinken. Okay. Ist kein der Grapefruit-Geschmack geht komplett unter jetzt. Okay. Und der Salzgeschmack wird noch deutlicher. Nee, also Basis gefällt mir besser. Und ich meine, ich bin ja nicht ganz gegen Zucker. Und ich meine, 2 Gramm Zucker, 5 Gramm ist ein Zuckerwürfel. Ja. Also 2 Gramm Zucker ist nicht mal ein halber Zuckerwürfel. Das ist, glaube ich, erlaubt. Genau. Also ganz grob, wo liegt Oppenau? Das liegt im nördlichen Schwarzwald, würde ich schon fast sagen. Also ganz grob zwischen Offenburg und, was ist denn das? Und Freiburg, so in der Mitte, also so dazwischen. Genau, also da sitzen die und wie gesagt, über Edeka vertreiben die das praktisch das Produkt in den Märkten. Und ich finde, ja, du hast recht, es schmeckt, glaube ich, ein bisschen mit dem Zucker, gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Punch. Ich glaube, das braucht auch der Alkohol und auch die Frucht, um sich auch besser entfalten zu können. Ja. Genau, was möchtest du als nächstes probieren von denen? Tja, also wenn wir beim Bass sind, würde ich doch wirklich mal Mango nehmen. Ich bin auch gespannt, ja. Was steht denn da so Schönes drauf? Ja, wieder das gleiche Alkohol ist bei geworden mit einem Hauch von Mango jetzt. Okay, das ist immer der gleiche Spruch. Ja, und glutenfrei, das ist doch alles. Auf der Webseite steht Mango Number 5. Also ich glaube, sehr angelehnt an Alkohol aus Trauben steht übrigens drauf. Mhm. Okay, es kann natürlich sein, dass hier ein anderes Verfahren angewendet wird. Dass sie auch quasi nicht braun, quasi wie bei Holy, sondern dass sie hier, glaube ich, dann eine Weinbasis nehmen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist eine Weinbasis. Also tatsächlich Weinschorle. Steht drauf? Nee. Achso. Und das auf 100 Milliliter sind es 0,6 Gramm Zucker. Mhm. Nur. Also 2 Gramm auf die Dose, also wirklich wenig. Also Mango Number 5. Ich glaube, es ist hier sehr angelehnt an Mambo Number 5 von Lubega. Unser also es riecht sehr nach Mango. Ja, man riecht schon. Ich rieche es jetzt schon. Unser Hitgetränk für alle, denen ein bisschen Sonne im Park noch nicht genug Karibik ist. Mhm. Hol dir den Urlaub in der Dose. Jetzt für deinen Kühlschrank. Ja, schön. Also wirklich geschmacklich sehr schön. Ja, bin mal gespannt. Und 4,1 Alkohol, das ist ja weniger als ein Bier. Also das kann man schon mal trinken. Ist ja auch vegan, glutenfrei, recycelbar. Wie ein milder Sommerabend auf dem Rennrad mit Jutebeutel und Secondhand-Sonnenbrille. Du liest die ganzen interessanten Geschichten auf der Dose ja gar nicht. Ja, gut. Gut, das mit der Secondhand-Sonnenbrille habe ich tatsächlich nicht vorgelesen. Genau, also. Erschien mir zu dumm, aber. Ja, Alkohol aus Trauben, stimmt. Also das ist ein anderes Verfahren, was hier zum Einsatz kommt. Dementsprechend. Auch dann weniger Alkohol oder vielleicht wegen dem Prozess. Aber ich finde es, das ist wirklich Sommer. Das ist wirklich Sommer. Also ganz toll eigentlich. Mhm. Also das avanciert hier schnell zu meinem Lieblingsgetränk. Ich sage, ich bin sonst gar nicht so der Mango-Freund, aber das ist eben hier auch so dezent alles. Ja. Hat eben fast schon versucht, da noch einen Rum reinzuschütten. Ja. Aber Alkohol ist ja schon drin. Ja, das täuscht so ein bisschen. Fehlt auch diese Salznote. Also ich finde wirklich dieser Bass, also die wissen, was sie tun. Auf jeden Fall. Und wahrscheinlich wirklich im Wein und damit so brauchten die da gar nicht mehr viel zu machen. Mhm. Ja. Salz ist aber auch drin, sehe ich gerade. Bei dieser zumindest. Da muss ich mal gucken, ob das hier auch der Fall ist. Ja. 0,04 Gramm auf 100 Milliliter. Oder 0,13 Gramm auf die Dose. Also das ist wenig, aber immerhin. Okay, interessant. Bei auf der Homepage schreiben sie zu dem zur Kirsche. Auch da wieder ein Musikklassiker. Ich lese es mal so vor, wie das Lied geht. Für dich soll's rote Dosen regnen. Also, ganz klar, es geht hier um das Lied. Für dich soll's rote Rosen regnen. Hier ist es halt wörtlich in rote Dosen umgetextet. Der Flavor für alle. Also hier muss ich jetzt wirklich das vorlesen. Ja. Also Buzz, jetzt Hashtag vegan, Hashtag glutenfrei, Hashtag recycelbar. Wie dein Lieblingspodcast bei einer freshen Bowl über den Dächern der Stadt in Biotretern. Naja, siehst du? Also die, Haben Humor. Die sprechen halt so eine Zielgruppe auch an. Ja? Ja. Also der Flavor für alle, denen die Kirschen auf dem Sahnehäubchen des Lebens noch gefehlt hat. Philosophisch fast. Lecker sehr. Schreiben Sie. Ja, stimme zu. Ich bin ja nicht so der Kirschfreund. Aber schmeckt gut. Bisschen herb. Ein bisschen herb ist es auch. Ein sehr fruchtiger Geschmack. Mhm. Und jetzt merke ich auch das Salz, wo ich es weiß. Ja, ich merke es auch. Aber es ist viel dezenter als beim Honig. Mhm. Und es ist eine sehr runde Sache. Und man schmeckt auch wirklich den Alkohol nicht durch. Also ganz gefährlich. Also Alkoholpop würde da passen. Mhm. Weil es wirklich, also ich finde es gefährlich. Ich glaube, die kommen hier auch um die Alkoholpop-Steuer rum, weil es halt ein Weinbasis ist. Das heißt, die sparen sich die 92 Cent pro Dose an Steuerabgabe. Dementsprechend, glaube ich, ist auch der Preis 1,95 kann man natürlich im Angebot gut verkaufen. Ja. Und ich glaube dann regulär 2,30 Euro oder 2,50 Euro, ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Passt es, glaube ich, ganz gut. Und ich finde es sehr angenehm. Man denkt am Anfang, es wäre Sauerkirsche, aber es ist dann doch... Nee, es ist, glaube ich, keine Sauerkirsche. Ist dann doch Süßkirsche. Und aber durch diesen salzigen Nachgeschmack zum Schluss denkt man, es wäre doch Sauerkirsche. Ja. So, sind immer nur schluckeweise am Trinken. Ich bin auch immer ganz gut mit Wasser neutralisieren. Aber man unterschätzt es. Also man merkt den Alkohol nicht. Ich glaube, man kann sich damit so schnell ins Jenseits beamen. Man glaubt es, glaube ich, gar nicht. Das ist sehr interessant. Ich finde aber auch toll, also ich finde es schön, dass man sich auch mit diesem Getränk so ein bisschen spielt, ein bisschen diesen Coolness-Faktor macht, mit diesen coolen Sprüchen drauf und so. Das wird sich jetzt, glaube ich, eine klassische Brauerei nicht trauen, auf ein Bier sowas drauf zu machen, außer Astra vielleicht. Aber ich glaube, dann hört es auch auf. Gell? Also man probiert hier schon ganz klar irgendwie sich in Szene zu setzen und auch irgendwie cool und hip zu wirken. Ja, wie willst du weitermachen? Ja, bitte, in dem Stil. Also ein Hartseltzer, der heißt auch noch so, Sunrise Hartseltzer. Also da steht nur Sunrise in klein, aber ganz groß Hartseltzer drauf. Bei den anderen ist Hartseltzer immer klein drauf und hier ist Hartseltzer groß. Damals Limette, Himbeer, Grapefruit. Ich würde wieder mit Grapefruit anfangen. Können wir wieder vergleichen? Ja, gerne. Ich gebe sie dir einfach alle mal rüber. Dann kannst du nämlich hier das Handling machen. Steht da irgendwas Tolles drauf? Ja, erstmal mal, oder ich kann es auch erstmal angucken. Nee, kommt von Lidl. Genau. Das wird dann der Preisbrecher sein. Genau, Schwarzgruppe. Die haben quasi. Also Lidl steht auch direkt drauf. Das ist also die Hausmarke. Sunrise Hard Seltzer. 27% Fruchtdessert war. Ja, genau. Und Grapefruit-Geschmack. Genau, das ist eigentlich so, da bin ich eigentlich so in das Thema eingestiegen, als ich diese Headline gelesen habe, dass im September die Schwarzgruppe quasi… sieht auch ein bisschen mehr nach Weinschorle aus, denn, wenn du jetzt mal genau reinguckst, ist so ein kleiner gelblicher Touch bei dem Durchsichtigen. Genau, probier mal. Es riecht hat schon Grapefruit, aber… Bisschen unangenehm riecht. Also, 29 Kilokalorien pro 100 Milliliter. Also passt wieder, wie ich vorhin gesagt habe, so 90 Kalorien zwischen 90 und 100 pro Dose. Und also schmeckt kaum nach Grapefruit. Ist quasi das Produkt, was die Schwarzgruppe gleich auf das Boot aufgesprungen ist mit dieser Hausmarke, kam schmeckt tatsächlich weinhaltig. Kam im Oktober schon in die Lidl-Märkte rein und ich habe dann gesucht, weil ich habe auch geguckt, weil es soll wohl auch in allen Lidln im Dauersortiment drin sein. Mhm. Ich habe es aber am Anfang nicht bei mir in meinem Haus-Lidl-Markt gefunden vor Ort. Mhm. Habe das dann erst dann gefunden, als ich in einem anderen Lidl-Markt war, weil ich unterwegs irgendwas brauchte und war halt, da war gerade einer, bin ich halt reingegangen und die hatten eine andere Anordnung des Sortiments. Also meiner vor Ort ist so mit dem neue Design, die haben jetzt ja letztes Jahr das InDesign geändert. Und meiner ist so ein ganz moderner. Und da habe ich das Produkt nicht gefunden und dann quasi in der alten Designanordnung kam mir das Produkt dann entgegen. Dann wusste ich auch, wie es aussieht nochmal und wo ich ungefähr gucken muss. Und dann habe ich es auch dann quasi in meinem gefunden. Was schätzt du preislich? Ja, 89 Cent. Genau, 89 Cent. Aber ist, glaube ich, gerade momentan eine Promotion. Die wollen das Produkt für 1,25 Euro platzieren. Ja, aber das Grapefruit-Ding übrigens 4,5 Alkohol. Ist wirklich nicht meins. Da ist sogar das Holy Grapefruit noch grapefruitiger. Und es hat einen sehr undefinierbaren Geruch, den ich als unangenehm empfinde. Mhm. Ja. Das riecht ein bisschen wie abgestandener Sekt. Mhm, genau, jetzt hast du es. Es riecht so ein bisschen abgestanden. Und abgestandener Sekt, ja. Und es schmeckt ja auch nach Wein. Ja, es ist also man sieht es auch ein bisschen in der Farbe, du hast recht, die so einen leichten gelblichen Touch hat. Jetzt nehmen wir mal Himbeer. Und ich bin gespannt. Himbeer ist ja praktisch dann die Antwort auf Cranberry und was war das da? Das erste? Kirsche meinst du? Ja, Kirsche, genau. Mhm. Kirsche. Aber auch da merkst du, alle Sorten, also drei gibt es halt, wir haben auch alle drei da. Gieß mal ein bisschen mehr ein, damit du die Farbe Danke. Beurteilen kannst, wir können das ja wegschütten. Aber Kohlensäure etwas feinperliger, macht noch einen Schaum, also so ein Bierschaummäßiges, was auch dann relativ schnell verschwindet. Mhm. Das stimmt. Das riecht sehr nach Traubenzucker eigentlich, so wie so ein Traubenzuckerbonbon, aber es ist Himbeer. Aber man riecht nicht wirklich Himbeer. Aber es schmeckt auch so wie so ein Traubenzuckerbonbon. Ja. Ist auch nicht so meins. Eine herbe Note zum Schluss? Mhm. Eigentlich gar nicht salzig. Salz wird da nicht drin sein, würde ich sagen. Aber hier. Doch, Natriumchlorid. Aber hier geht, merkt man diesen Weingeschmack nicht so. Mhm. Ja. Aber. Ja, ein bisschen ist der immer da. Doch, doch. Also man merkt ihn stärker als bei dem Holy. Weil Holy hat ja keinen Wein. Hat ja keinen Wein. So, Limette. Bin ich gespannt. Also es irgendwie wäre jetzt schade, wenn die Lidl-Produkte alle so schlecht sind. Und ich habe einen Lidl auch in der Nähe, den ich selten einkaufe. Ist da irgendwas Lustiges drauf eigentlich auf den Dosen? Ist da irgendwas Tolles ja, irgendwie? Ich glaube nicht. Ich habe gerade schon mal geguckt, aber naja, alkoholhaltiges Mischgetränk. 27% Fruchtdessert, ein Limettengeschmack. Nee. Da steht gar nichts Lustiges drauf. Das haben die hier nicht. Das ist ein anderes Publikum. Offenbar. Mhm. Ohne Witz. Oh, das war angenehm. Da ist der Geschmack tatsächlich jetzt sehr limettig. Limettig. Mhm. Also ich finde auch sehr frische Limette. Das riecht doch so ein bisschen so. Es riecht wie so ein Limettenwasser. Wenn du zu Hause Sprudelwasser machst, machst dann Limettenschalen rein, lass das ein bisschen ziehen. Ja. So schmeckt das und so riecht es auch. Hat einen ganz leichten Weingeschmack-Touch. Ja, ich überlege gerade. Aber das würde ich von den Buzz-Dingern trinken. Nicht Buzz, Sunrise. Sunrise, also von den Needle. Das würde ich trinken. Ich finde, nee, das ist gar nicht, dass es ein Wein anderen hat. Ganz, ganz geringfügig, ja. Mhm. Ja, aber angenehm. Das ist angenehm. Also kann man doch was bei Needle. Also die Limette? Die Limette würde ich nehmen, auf jeden Fall. Finde ich auch gut, ja. Und für den Sommer ein schönes Erfrischungsgetränk. Genau, auch 4,5%, genau, auch etwas weniger. Also weniger als Holy, denn genau. Basis hatte ja 4,1. Mhm. Ja, ich glaube, Holy ist so das Dichteste an diesem amerikanischen Vorbild dran. Mhm. Und ich glaube, das andere, was wir bis dato hatten, sind, glaube ich, so eher die Derivate. Ne? Mhm. Mal gucken, wie uns dann der letzte Kollege hier. Ja, das ist ja die Hochpreismarke und das ja. Berliner Edelprodukt. Da werde ich zu neutralisieren. Ja. Nochmal hier so ein bisschen was essen. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu sehr knackt. Mhm. Und auch nochmal mein Glas durchspielen. Ja, ich habe leider nur noch von denen die Olivenvariante und die Zwiebel. Darum habe ich Zwiebel, passt gar nicht. Und die geschmacksneutralen habe ich gar nicht mehr. Muss ich mal nachkaufen. Aber ich glaube, es ist ganz gut, mal zwischendurch was zu kaufen. Das ist die Olivenvariante? Ja. Genau, um halt hier ein bisschen zu neutralisieren, haben wir. Gibt es hier quasi. Wie heißen die eigentlich richtig? Na. Ja, also wie heißt das Produkt? Grissini heißt. Grissini, genau. Grissini. Haben wir hier zum Neutralisieren. Ja, welche Geschmacksrichtung haben wir denn da? Wir haben zwei Stück. Einmal Apfel, also quasi jetzt eine ganz neue Sorte in dem Sortiment, also Geschmacksrichtung. Mhm. Und einmal Lemon. Ja, das hatten wir schon mal, Lemon. Würde ich mit Lemon anfangen. Nimm mal die Dose, sag mal was dazu, Haptik, Aussehen. Ja, eine sehr schöne Dose. Also die vielleicht heißt. Silberig, drumherum. Also erstmal, wie heißt die Firma? Farbig. Das ist aber sogar extra so eine Banderole da drum. Genau. American Style Hard Seltzer Fox heißt sie. Genau. Also der Fuchs. Und man sieht tatsächlich auch so einen Fuchs. Ein bisschen so ähnlich wie der Firefox. Genau, so sieht das aus. Weiß. Genau, ist eine Berliner Firma. Sitzen in 1078, also irgendwo Mitte. Genau, irgendwo Mitte. Und genau, die habe ich bekommen. Auch Store Locator, ganz furchtbar, muss ich sagen. Es gibt, also diese Webseite ist echt furchtbar gemacht. Und ich habe dann probiert, da Stores rauszufinden. Habe da natürlich dann auch einen Store gefunden. Und als ich dann reingegangen bin, das war so ein Späti quasi, wo das verkauft wird, also kein richtiger Laden, sondern ein Späti in der, was war das, Buxhagener Straße oder so. So, bitte. Genau, und ja. Bin dann da rein und der Typ dann, ich habe gefragt, wo denn das Fox-Produkt wäre, weil ich habe da, der Späti hat eine ziemlich große Auswahl gehabt und nee, in der Rehwaler Straße war ich, genau, in der Rehwaler Straße, nicht Boxhagener. Rehwaler Straße. Und der sagte, ja, das haben wir irgendwo hier und guckt da mit mir. Und dann war das auch irgendwie in der letzten Ecke, also ist nicht sehr prominent in einem Store irgendwie vertreten gewesen. Und als ich dann den Preis gesehen habe, da habe ich gedacht, so, lala, habe ich jetzt Aktienanteile an Fox gekauft oder nicht? Schätze? Naja, 3 Euro. Reicht nicht. 4,20 €. Reicht nicht. Oh. Naja, dann bist du ja schon für so eine Dose, das ist 0,33. Ja. Ja, das ist ja schon einen guten Wein dafür. Genau. 6 €? Nee, 4,80 €. 4,80 €, naja. Ja, Montbijou-Platz, kleine Präsidentenstraße. Mhm. In Mitte. Genau. Hackischer Markt. Haben 3 Sorten. Ich habe aber nur 2 in dem Laden bekommen. Also wir haben Lemon und Apple und Sherry haben sie leider nicht gehabt, sonst hätte ich auch mitgenommen. Hat 4% Alkohol. Und genau. Ja, schmeckt sehr zitronig, finde ich. Leicht, auch so einen ganz leichten Salzgeschmack. Ja, das stimmt. Und einen Weingeschmack. Weingeschmack auch, ja. Also das finde ich am deutlichsten, wo der Wein durchschmeckt. Was war natürlich das Aroma Zucker? Steht da nicht dran, wie viel? Doch, hier steht's. 0,5 Gramm auf 100 Milliliter. Naja. Aber das ist nicht viel. Ganz Spuren von Resthefe enthalten, wird also auch aus Hefe. Okay, wird auch gebraut, okay, auch weil gebraut. Es schmeckt nach Wein. Ja, schmeckt ein bisschen nach Wein, das stimmt. Es ist auch so ein bisschen einen ganz leichten gelblichen Touch, das liegt ja auch daran, dass es Lemon ist. Also durchsichtig, klar und so einen ganz leicht gelben Touch. Genau, das wird auch in der Brauerei hergestellt hier in Berlin. Darum hat mich es gewundert, wenn das jetzt wirklich auch Wein enthalten hätte. Und sie wollen auch zu Mehrwegflaschen gehen. Das ist also ihr Plan. Momentan haben sie halt auch Dosen. Ja, und platzieren sich ganz klar, sie wollen eine Alternative zu Bier sein. Mhm. Und sie sagen ganz klar, Deutschland braucht mehr Abwechslung in den Kühlschränken. Und wir sind uns sicher, du auch. Und also die probieren da ganz klar eine Kampfansage ans Bier zu machen. Haben, glaube ich, da irgendeine Brauerei, die quasi für die das im Auftrag herstellt. Und schon abgelaufen. Übrigens. Ja, das war nämlich das Schlimmste. Das ist mir auch erst die Tage aufgefallen, als ich sie hergebracht habe. Ja, als ich es dort gekauft habe. Einer Woche. Dass es dann wohl nicht so lang haltbar ist, weil wenn du siehst, dass es guck mal, wie lange das wurde nämlich hergestellt, wenn du mal hier unten drunter guckst. September 2020, also nur wenige Monate haltbar. Genau, also das hat mich gewundert an dem Produkt, warum ist es nur wenige Monate haltbar? Jetzt guck dir mal bitte die anderen Flaschen mal an, wie lange die haltbar sind. Na, lang wahrscheinlich. Genau, die sind nämlich alle relativ lange haltbar. Und darum hat stimmt, hier 4.10.2021 und so, also ungefähr ein Jahr wahrscheinlich. Genau. Mhm. Und warum ist das quasi in Anführungszeichen nur so kurz haltbar? Das hat mich gewundert. Das hat mich gewundert, ja. Das wundert mich auch gerade. In dieser kleinen Präsidentenstraße kann bestenfalls ein Büro sein, denn das ist ein, ja, genau, das ist, Wohnhaus und unten ist ein Café. Genau, also die produzieren da nicht. Die haben halt, wie gesagt, eine Brauerei irgendwo, die hier in Berlin das für die herstellt. Also mir ist das ein Tick zu sauer. Ganz ehrlich. Ich finde es gar nicht so sauer. Ich finde es eigentlich sehr angenehm. Ja? Ja. Mir stört so ein bisschen diese leichte, salzige Note zum Schluss. Ja, gut, aber das haben die ja alle. Aber hier finde ich es vom Geschmack her am deutlichsten. Also ich merke jetzt auch, wenn es im Mund quasi abgeklungen ist, merke ich noch so einen leichten Salzanteil auf der Zunge. Mhm, stimmt, das merkt man auf jeden Fall. Ich muss nochmal neutralisieren. Genau. Und Apfel finde ich auch sehr sommerlich. Wundert mich, dass alle anderen nicht Apfel noch genommen haben, weil ich finde so. Warum? Ich dachte, du hast noch nicht probiert. Nee, ich meine jetzt hier Apfel als Sorte sehr sommerlich. Ja, wird sauer sein, klar. Ja, aber ich finde, Apfel ist ein schönes. Ja, riecht Sommer. Riecht schon. Man macht das auf und es riecht nach Apfel. Danke. Wundert mich, dass andere Hersteller nicht Apfel als Sorte mit aufgenommen haben. Ist auch wieder klar. Weniger leicht, aber auch immer noch, wenn man genau hinguckt, ganz leichten Game Touch. Bin mal gespannt. Mhm. Sehr natürlicher Apfelgeschmack. Mhm. Es riecht sehr nach grünen Apfel. Und hier ist dann auch das Salz nicht mehr so schlimm. Also so deutlich zu spüren, obwohl es auch noch da ist. Es ist da, aber durch den Apfel schön überdeckt. Mhm. Was ist da eigentlich so an Kalorien drin? Ach komm, was, also im Vergleich. Na, wo sind denn da die Nährwerte? Brennwert. 30 Kilokalorien auf 100 Milliliter. Also ähnlich wie alle anderen, ja. Also ja, gleiche Liga. Da kann man nichts sagen. 30 trinkt man hier. Das sind 300 Milliliter. Also 330, das sollte, ja, das sind 100 Kilokalorien die Dose. Genau. Sagen sie auch 100 Kilokalorien, also 40% weniger als ein Bier, werben sie. 0,5 Gramm Zucker. Genau, die werben damit, du kannst quasi 12 Fox trinken, wie sie auch das Produkt nennen, und hast immer noch weniger Zucker konsumiert als eine durchschnittliche Limonade. Ne? Ja. Ja. Und wie war das hier mit dem Alkohol? 4%, oder? 4%, ja, also es geht auch. Weniger als ein Bier. Ja. Mhm. Geht so ein bisschen in die Richtung Cidre fast. Ja, ja. Könnte man sagen. Mhm. Also schmeckt ähnlich. Mhm. Schmeckt ähnlich. Was ich hier schade finde, dass die Kohlensäure hier so flach ist. Mhm. Ja, hier ist die Kohlensäure flach. Also, das fand ich beim Bass besser. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum sie lange haltbar ist. die Kohlensäure dann ist nicht ja mehr. Genau, ist ja keine natürliche Kohlensäure, die erzeugt wird, sondern zugesetzt. Das kann sein, dass die natürlich abbaut, ja. Mhm. Ja. Ja. Also daran könnte es liegen. Mhm. Also Bass ist deutlich kohlensäurehaltiger. Ja. Und ich finde auch durch den minimalen Zuckerzusatz, das ist das angenehmste Getränk. Mhm. Und mir wäre jetzt natürlich auch diese Fox, trotz, also schön designt ist das mit dem, mit dem weißen Fuchs vor den Bergen. Aber mir wäre es ein Tick zu teuer. Mhm. Da kaufe ich lieber eine Flasche Riesling. Und mache mir da mein weinhaltiges Getränk selbst. Ja. Ja, also ich finde es auch, also das war ich ein bisschen irritiert, als ich in dem Laden stand und den Preis gesehen habe, wo ich mir dachte, okay. Ja, okay. Das muss man sich aktiv dafür entscheiden. Ja. Und schade, dass jetzt noch nicht die dritte Variante haben, mit Sherry. Mhm. Aber dann knapp 5 Euro für so eine Dose, also ist ja über 5 Euro, weil Dosenpfand musst du erstmal mitrechnen. Ja, ja. Da bist du erstmal dann ordentlich dabei. Ja. Fand ich schon, schon krass. Nee, ich glaube, ich bleib bei Bass. Ich nehme mir jetzt nochmal, ich glaube, das war der beste. Also ich schwanke wirklich zwischen Kirsch und Mango, aber ich glaube, Mango, Bass, Mango. Probier mal. Das ist das sprudelt schön. Das riecht fantastisch. Ja. Und das ist auch wirklich erfrischend. Also mag ich. Mal kurz lesen. Wie war das? Welche Aussage haben Sie hier gemacht? Ein milder Sommerabend auf dem Rennrad mit Jutebeutel und Secondhand-Sonnenbrille. Ja. Ja. Ich sehe mich da schon. Auf dem Rennrad. Ja, so. Rennrad habe ich nicht. Aber Jutebeutel habe ich. Ja, genau. Und die alte Sonnenbrille. Ja, hast du auch, ja. Kann was. Ja, doch. Was meinst du? Wird das durchstarten? Kann mir das schon vorstellen. Also das Bass ist wirklich lecker. Und das kommt den jetzigen Trinkgewohnheiten sehr entgegen. Ja, glaube ich auch. Und Schorle ist halt so Hausbacken. Mhm. Und das ist eben, obwohl das gleiche ist, mit zusätzlichem Fruchtaroma. Aber das ist schon gut. Ich glaube auch, das ist hip. Es ist auf jeden Fall das ist cool, es passt, glaube ich, absolut in den Zeitgeist rein. Mhm. Es passt in den Sommer, also das muss man auch bedenken. Im Gegensatz zum Bier, Bier kannst du das ganze Jahr trinken, ne? Aber das ist, glaube ich, eher wirklich ein Sommergetränk draußen zu konsumieren, auf Partys, im Pool, wie auch immer. Ja, ja. Ja. Mich wundert so ein bisschen, also es gibt ja auch böse Zungen, die behaupten, habe ich auch verlinkt, also ich glaube, es gibt einiges zu lesen auch zu dieser Folge. Die sagen, naja, ist der Hype schon vorbei oder noch gar nicht richtig gestartet? Das, also, weil in meiner persönlichen Wahrnehmung habe ich das gar nicht so richtig mitbekommen. Also hätte ich nicht. Flop des Jahres oder besteht noch Hoffnung? Ja, natürlich kann man das Corona-Jahr jetzt schlecht als Maßstab nehmen. Natürlich. Oder ist das von 2019? Guck mal, klick mal auf den Link. Ja, ich guck grad. About Drinks. Nee. 24.11.2020. Mhm. Da kannst du doch das Jahr nicht. Also. Nee. Also, ich meine, klar, natürlich setzt Corona auch solchen Startups was entgegen. Ja. Aber naja. Ja, also mir fehlt, glaube ich, so für dieses Hype-Thema fehlt mir so die Präsenz. Mhm. Also ich habe das jetzt ganz klar jetzt gemerkt bei Edeka, jetzt beim E-Center, wo ich war. Es gab dafür, also jetzt gab bei mir um die Ecke, gab es jetzt keinen separaten Regal, wo das quasi das Produkt irgendwie hervorgehoben wurde. In einem anderen Edeka, wo ich war, in einer anderen Stadt, da war das so. Da hat das quasi dieses Produkt, hatte so einen separaten Pappständer. Mhm. Dann stand das in so einem ganz bunt dekorierten Pappständer, wirklich auch in dem Bereich, wo so diese Alkoholmischgetränke gibt. Mhm. Sehr präsent, sehr aufwendig quasi gestaltet. Auch visuell sehr, sehr sehr wahrnehmbar. Da ist es halt sehr aufgefallen, das Produkt. Also ich glaube, das schwankt noch so ein bisschen in der Entwicklung. Ich weiß nicht, ob das schon irgendwie durchstartet oder ob das noch so ein leichtes Nischendasein noch genießt und dann irgendwann durchstarten wird. Mhm. Ich weiß es einfach noch nicht. Ich kann mir es nicht vorstellen, was jetzt gerade so als nächstes damit passieren wird. Also ich kann mir schon vorstellen, das passt in die Zeit. Und also der nächste Sommer kommt, bestimmt. Ja. Mhm. Und wir werden sicherlich nicht wieder groß reisen können im Sommer wegen Corona. Also wahrscheinlich wird man schon können, aber man muss dann immer vorher und nachher zum Test und in Quarantäne und so Zeug. Und da vergeht einem ja die Lust. Also ja. Sicher lieber hier im Park und trink so ein so ein erfrischendes Getränk. Ja. Was du dir halt irgendwie kurz beim Supermarkt kaufen kannst, das kannst du gut transportieren, kannst du gut aufmachen. Ja. Ja. Das, auch die Menge, das kann man auf einmal trinken. Also jetzt nicht, dass du irgendwie dann einen halben Tag an so einer Dose nippelst, sondern das lässt sich gut wegtrinken. Ja. Ich glaube auch, das geht ganz gut. Ja. Naja, in der Flasche würde es wahrscheinlich auch noch mehr ankommen. Ich glaube es auch, ja. Denn die Berliner Hipster sind auch nicht so für Dosen. Ja, und ich glaube auch, das ist auch, was Fox ja schreibt auf ihrer Homepage, dass die halt auf die Flasche setzen wollen. Und der zweite Berliner Marke, die ich nicht hier nennen möchte, weil sie echt so unmögliche Geschäftspraktiken haben, die haben auch, wie gesagt, die Flaschen schon als Standard, weil die haben es auch erkannt. Die wissen halt, man möchte das machen. Ich habe es ja auch verlinkt hier in den Shownotes, dann kann sich das selbst angucken. Ja. Wie gesagt, ich wollte ein Sample-Paket kaufen, das war bei denen relativ unmöglich, obwohl es halt auch ein kleines Startup-Unternehmen ist. Und wollte nicht gleich in großen Mengen kaufen. Und wie gesagt, ach so, jetzt haben sie die Öffnungszeiten angepasst. Na gut, vielleicht war das auch nur Corona-bedingt. Ja, naja, aber es war interessant. Also ich habe heute wirklich eine neue Welt im Grunde kennengelernt, wenn man so will. Die Hard Seltzer. Ja, warum nicht? Und das eine oder andere, also wie gesagt, dieses Mango überzeugt wirklich voll und ganz. Und auch von dem Billigprodukt, die Limette, also von dem Lidl-Produkt, finde ich auch super. Bei Holy, das Cranberry vielleicht. Ja, ich habe also die meiste Hoffnung auch eigentlich auf Holy gesetzt, weil sie auch dann mit null Zucker auskommen. Ja, das ist natürlich schon gut. Aber ich muss nochmal mit dem Cranberry. Weißt du, was vielleicht noch sein könnte, was noch ein Faktor ist, den wir jetzt noch nicht mit dazu gezählt haben, ist wirklich die Variante auf Eis, das mal zu nehmen. Ich mache mal Folgendes. Bevor du probierst. Ich hole jetzt mal ein paar Eiswürfel. Ja, mach mal. Du unterhältst mal ganz kurz unsere Zuhörer und ich sage dann gleich mal, wie es dann mit Eiswürfel ist. Ja, okay. Genau. Ja, also Fox sitzt ja wirklich ganz auf das Amerikanische. Steht ja auch drüber, American Style Hard Seltzer. Wie so eine Banderole geschrieben. Und ist auch alles Englisch. Fox Apple steht da drauf. Daher auf der Rückseite nicht. Fox ist ein kohlensäurehaltiges Wasser mit Alkohol und natürlichen Aromen. Unser Hard Seltzer enthält bis zu 40% weniger Kalorien als ein Bier, ist vegan und zuckerarm. Ja, das ist dann wieder deutsch. Ja, jetzt bin ich gespannt. Also ich nehme jetzt hier einen von diesen großen, gut, dass ich große Gläser genommen habe. Ja, und lass mal vielleicht mal das Getränk mal ein bisschen drüber laufen und vielleicht mal ein paar Sekunden mal in dieser Eisumgebung mal sich akklimatisieren. Wir haben ja diese großen Eisnuggets. Ich nehme jetzt Cranberry. Was du möchtest. Und dann kannst du ja mal probieren, wie der Vergleich ist. Du hast ja dein anderes Tasting-Glas. Kannst du ja im direkten Vergleich auch mal nehmen, bis mit und ohne Eis ist. Weil ich glaube, vielleicht sind die auch mehr designt, dass die auf Eis sind. Besser. Mhm. Das könnte sein. Ja, da könntest du recht haben. Na, dann nehme ich noch mal Trink doch einfach im Vergleich nochmal, also einmal mit Eis und einmal ohne Eis, die gleiche Sorte. Ach, die gleiche Sorte mit und ohne Eis, ja gut. Um mal einfach mal rauszufinden, ob das, wie das dann im Vergleich ist. Weil ich glaube, das ist halt eher gemacht für Eis. Ja, das ist eigentlich schon kalt genug. Also erstmal. Ja, wir haben die riesen Nuggets, die bringen schon ganz gut das Ganze mit sich. Bin mal gespannt, wie es ist. Ja. Wirkt besser. Ja? Ja, stimmt. Mhm. Dann probiere ich auch mal. Ich muss ja mich zurückhalten ein bisschen hier. Gib mal bitte mal so ein Nugget. Nimm mal alle Nuggets. Und ich würde mal eine andere Sorte probieren. Ich probiere mal die Ingwer-Zitrone. Einfach mal als Vergleich. Ja, nee, es schmeckt wirklich anders. Ja, das ist für Eis gemacht. Also das ist, glaube ich, ein Faktor, den man nicht vergessen darf. Ja, dann passt es auch mit dem Salz. Ja? Beschreib mal den Unterschied. Was ist, wie findest du es? Ja, wie soll ich sagen? Schmeckt, also durch das Eis ist alles ein bisschen gepuffert. Also das Salz ist nicht so auffällig. Der Fruchtgeschmack ist aber da. Und es wirkt halt noch erfrischender. Ach, die Kohlensäure ist ein bisschen anders. Wenn man es mit Eis trinkt, ist noch feinperliger. Ich habe jetzt mal das Limette-Ingwer mal genommen. Jetzt trinke ich es nochmal ohne Eis. Und es schmeckt so ein bisschen tatsächlich wie so ein Cocktail jetzt. Ich habe jetzt mal einen Schluck genommen ohne Eis. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe es ein bisschen jetzt in dem Eis sitzen lassen, dass es ein bisschen kälter wird. Ja, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, das ist wirklich. Also das ist wirklich krass. Also jetzt gerade auch bei der Ingwer-Zitrone. Du hast recht, was mir aufgefallen ist, ist direkt die Kohlensäure. Die hat irgendwie ein anderes Gefühl im Mund. Was ist ja die gleiche Kohlensäure, aber sie verhält sich irgendwie anders. Und ich finde, die Zitrone und der Ingwer, das schmeckt irgendwie ausgeglichener. Ich finde, im warmen, also quasi in dem nicht super eisgekühlten Zustand, ist die Zitrone sehr, sehr dominant und das Ingwer geht fast unter. Aber jetzt in einem gekühlten Zustand ist die Zitrone nicht mehr so dominant und der Ingwer nach wie vor präsent. Ja. Ja. Und du hast recht, es macht diesen Cocktail-Effekt. Ja. Hat man damit. Ja, also es bedeutet besser. Also definitiv auf Eis. Ist ein Eisgetränk, ja. Das wird ja auch passen für den Sommer. Ja, klar. Also dann wenigstens Honey Cranberry kann ich dann doch sehr empfehlen. In der Konstellation passt mir das. Ja. Gut. Interessant. Also ich würde sagen, wirklich interessant, dass sich da die Charakteristik so stark ändert. Gell? Klar. Klar. Ja, das ist auch was Jörg Meyer betont. Also gerade in seinen Folgen über Dubonnet, um das nochmal zu nennen, sagt er es eben auch. Ja. Die Kohlensäure verhält sich anders. Das ist schon auch wichtig. Wirklich interessant, muss ich sagen. Ja. Vielleicht müssten wir auch mal die Lidl-Thematik nochmal jetzt im Vergleich trinken, ne? Ja, müssten wir. Können wir auch machen. Dann mach das mal. Ich muss mich ja noch Kfz bewegen. Wie das dann kommt. Ja, wo haben wir denn die Lidl-Nummer? Was möchtest du denn in welche Sorte? Also Himbeer fand ich ja, glaube ich, die Limette fand ich am besten. Aber ich nehme auch nochmal die Limette, weil es geschmacksintensiv ist. So fürs Eis. Vielleicht ganz gut. Und hier nehmen wir ohne zum Vergleich. Weil es ja quasi jetzt wirklich mit dem Dessertweinanteil, vielleicht verhält er sich auch anders. Da vorne war ja wirklich dieses. Wir haben so ein bisschen hier die Kälte in sich aufnehmen. Und jetzt kommt's. Ja, ist auch so. Es kommt besser auf Eis. Also es ist wieder feinperliger. Mhm. Deutlich feinperliger. Die Kohlensäure mit dem Eis. Und auch der Rest wirkt ein bisschen gepuffert. Okay. Sehr angenehm. Mhm. Also gerade das Salz ist zurück. Fahren. Sehr angenehmes Erfrischungsgetränk jetzt. Und ohne Eis, ja. Nee, das ist tatsächlich ein Getränk für Eis. Okay. Muss man ganz deutlich sagen. Also, große Empfehlung, nehmt das mit Eis. Mhm. Nee, wenn es das im Sommer noch gibt, gehe ich mal zu Lidl, das ist ja gleich bei mir. Wenige Schritte. Dann hole ich mir mal so ein bisschen was, gerade von der Limette. Mhm, ich glaube auch. Das kann man gut auf dem Balkon trinken. Sommer genau. Auf dem Balkon ist ja angesagt. Balkonien, Reiseziele. Taktarm. Genau. Da nimmt man sich ein gutes Buch. Ja. Auf seinem E-Book-Reader. Dann wird gelesen. Genau, und dann noch ein gutes Getränk dazu. Vielleicht dann doch mal ein hart. Sollte mir noch irgendwie einen schönen Stuhl besorgen. Ja, das kann man ja im Online-Versandhandel, gibt es ja Möglichkeiten. Genau. Man, vielleicht auch so einen, den man ein bisschen nach hinten stellen kann, mal kurz mal wegnicken kann. Genau, das brauche ich. Ja. Ja, so eine Balkonliege finde ich eher unpraktisch. Also ich habe ganz gerne auch Zugriff auf meinen Tisch, aber möchte dann auch mal sich nach hinten legen. Genau. Ja, also klare Empfehlung. Der Sommer ist geplant. Der Sommer ist geplant. Probiert es mal durch. Also wenn ihr auch unbedingt andere Produkte noch aus dieser Kategorie seht, könnt ihr uns auch gerne mal schreiben und auch mal probieren und vielleicht mal eure Meinung dazu sagen. Das, was wir hier so das probiert haben. Das wäre ja auch ein Thema für die zwei Flaschen trinken Limo. Ja. Was sie, glaube ich, noch nicht hatten. Also ich bin ein bisschen hinterher mit den Folgen. Könnte sein, dass es dann vielleicht auch gab. Ich guck gleich mal auf. Weil ich dann die letzte Zeit dann doch wieder weniger Podcasts gehört habe. Nein, das stimmt aber eigentlich nicht. Aber ich habe mich an einigen Podcasts so ein bisschen festgebissen. Mhm. Du bist schuld. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ja, eigentlich ist meine Freundin dran schuld. Ja, also ich habe mir da ein paar Sachen empfehlen lassen, die doch wirklich spannend sind. Naja, und so kommt halt eins zum anderen. Ja. Ich habe gesehen, Sie haben noch keine Folge über das gemacht. Aber es würde passen. Mhm. Es ist zwar keine Limo, weil so wenig Zucker drin ist. Ja. Aber es kommt der Limo nahe. Aber es enthält Alkohol. Und das finde ich eigentlich, ist so ein bisschen wie eine Alkohol-Limo. Ja, ja, ja. Ja. Ich glaube auch vom Erscheinungsbild ist es auch das, wie man es kurz gut beschreiben kann, oder? Mhm. Das ist so eine, ja, also ich finde Alkopop passt nicht, weil dafür ist es nicht süß genug. Nee, das stimmt. Es ist wirklich eine alkoholhaltige Schorle. Schorle ist es. Es ist wirklich eine Schorle. Also ich glaube, die Schorle kommt geschmacklich gerade jetzt hier mit dem Eis, wo das Salz noch so ein bisschen gepuffert ist. Das ist noch Schorle-ähnlicher eigentlich. Also das ist wirklich, nun ist ja jetzt gerade das Sunrise auch auf Weinbasis. Mhm. Aber da kommt der Schorle-Charakter wirklich am deutlichsten durch. Wie eine, wenn du eine Schorle nimmst und noch so einen Spritzer Limette reintust. Ja. Das wäre eigentlich sogar eine gute Idee. Man könnte zumindest eine Limettenzeste in die Schorle tun. Warum nicht? Sieht gut aus und ja. Könnte sie auch geschmacklich machen. Ja. Also der Sommer ist gesichert. Sehr schön. Ja, schön, dass wir jetzt schon auf den Sommer blicken. Heute ist ja auch, oder gestern war der Anfang des meteorologischen Frühlings. Genau. Also, ja, man merkt es auch schon so ein bisschen am Licht. Ja. Ja, bestimmt. Und wie gesagt, wir dachten, das passt vielleicht ganz gut jetzt ins Programm. Dann kann man quasi schon mal den Ausschau auf den Sommer machen. Wenn alle dann im Sommer über das Kultprodukt reden werden, kann man sagen, tja, been there, done that. Wir haben es euch schon gesagt. Mhm. Der Hype-Train kommt. Ja, ich habe auch ein paar Sommerthemen und wir werden ja sicherlich wieder diese Genusspakete bekommen mit Sommerbezug. Aber ich habe jetzt auch wieder einen baskischen Wein wieder entdeckt, den Chacolí, den ich früher aus dem Basken, das hat sich vielleicht verändert auch, ja, so ein bisschen süßlich kannte und jetzt habe ich so ein paar sehr trocken ausgebaute. Das wäre auch nochmal ein Thema. Mhm. Auch zum Thema Salz passt das, weil das eine Anbaugebiet direkt am Meer ist und ich finde, das merkt man. Da ist ein ganz feiner Salzhauch im Geschmack. Und das finde ich auch gut. Das ist eigentlich auch erfrischend. Ja. Also es gibt schöne Themen, die wir für den Sommer in der Pipeline haben. Also freut euch schon mal drauf. Ja. Ich bin auch gespannt. Ja. Ja, wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auch regelmäßig Kommentare schickt, uns kontaktiert, uns lobt, uns beschimpft, uns Bewertungen abgibt und so weiter und so fort. Das wünschen wir uns eigentlich viel, viel mehr. Das ist halt ja noch sehr, sehr zögerlich. Mhm. Also hier nochmal ganz klar, bitte, bitte bewertet uns. Dankbar für Vorschläge. Ja. Ihr könnt auf allen Kanälen, Twitter, Instagram und natürlich in der Kommentarfunktion hinterlassen. Und wir würden die auch aufgreifen. Ja. Also wir haben sehr viele Ideen, beide, so dass uns jetzt keine Themen ausgehen werden. Das glaube ich nicht. Aber man ist ja immer aufgeschlossen für Bereicherungen, ja, auch auf der Suche nach dem neuen Sommergetränk oder dem Hype des Jahres. Und da ist es natürlich gut, wenn wir da Tipps bekommen. Genau, oder vielleicht verpassen wir auch irgendeinen Trend, wo er sagt, Mensch, ey, alle reden von darüber und die haben noch gar nichts darüber gesagt. Vielleicht auch das, könnte natürlich auch sein, ja? Ja, genau. Aber dann sind wir nicht die Einzigen, denn ich verfolge ja unsere Partner-Podcasts auch alle und dann sehe ich ja, was die so machen. Und ja, und dann nee, aber es gibt da sicherlich ganz viele Möglichkeiten. Man kann nie alles im Blick haben. Ja. Das heißt also, ich könnte irgendwas sehen und nicht wahrnehmen, wie wichtig es ist. Mhm. Das ist natürlich schon passiert. Also von daher sind wirklich Tipps immer gut und richtig. Ja. Genau, dann gut und richtig bleibt uns nur noch zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ja, danke. Und stay tuned, wie man so sagt. Bleibt uns gewogen, denn es kommen noch weitere interessante Themen. Ganz genau. Dann bis bald. Danke. Bis bald. Tschüss.